sitz auf meinem Rad und fahre durch die Straßen dieser miefigen, verpesteten Stadt. Ich könnte sie glatt hassen, Blech regiert die Gassen, ich kann es kaum fassen. Doch ich lasse mich nicht zum Blechritter mutieren. Ich kenn die Straßenregeln, hey, mir kann nicht viel passieren. Ich beweg mich, beweg was und bin trotzdem nicht naiv. Ich fahre selbstbewusst und ich fahre aktiv. Ich lass mir von euch keinen Temporausch andrehen. Heizen wie ein Irrer? Nee, da bleib ich lieber stehen. Und sondiere cool die Lage und fahr vorsichtig weiter. Hey Leute, schaut nur her, ich bin der coole Reiter. Ich kenn die Straßenregeln, mir kann nicht viel passieren. Der coole sondiere Reiter. Sondiere cool die Lage, dann brauch ich nicht riskieren. Beweg mich, beweg was, bin trotzdem nicht der naiv. Coole Reiter. Ich fahre selbstbewusst und ich fahre aktiv. An der Kreuzung will ich links, das ist eine Stressaktion. Doch ich bin der coole Reiter, erwähnte ich das schon. Statt mich links durch den fließenden Verkehr zu schlängeln und dabei zu riskieren, dass die Blechbüchsen mich drängeln, fahr ich lieber geradeaus bis zum nächsten Überweg. Steig ab vom Rad und schieb, ich bin doch nicht so schräg. Und begeb mich in den Clinch mit den blechernen Karossen. Die haben mich, eh ich's mitkrieg, von der Straße weggeschossen. Nee, die Vorsicht ist mein stetiger Begleiter. Ja Leute, schaut nur her, ich bin der coole Reiter. Ich kenn die Straßenregeln, wer kann nicht viel passieren. Der coole Reiter. Sondiere cool die Lage, dann brauch ich nicht riskieren. Beweg mich, beweg was und bin trotzdem nicht naiv. Ich fahre selbstbewusst und ich fahre aktiv. Der coole Reiter. Ich kenn die Straßenregeln, mir kann nicht viel passieren. Sondiere cool die Lage, dann brauch ich nicht riskieren. Beweg mich, beweg was, bin trotzdem nicht naiv. Ich fahre selbstbewusst und ich fahre aktiv. Auf dem Radweg bin ich König, da kann mir keiner was. Doch da vorne dieser Spinner, oh shit, was ist denn das? Parkt an der rechten Seite und öffnet links die Türe. Guckt sich nicht mal um, was ist, wenn ich jetzt führe? Vor mich hin träumte, wer in Gedanken anderswo? Hey, das könnte übel enden, da ging ich schnell K.O. Doch ich bremse, ja auch, für solche Idioten. Straßenchaoten, da ist Weitblick geboten. Doch zum Glück ist Weitblick mein ständiger Begleiter. Ja Leute, schaut nur her, ich bin der coole Reiter. Der coole Reiter. Natürlich wär's scharf, könnte man einfach nur so fahren. Ohne Vorsicht, ohne Rücksicht, ohne Umsicht zu bewahren. Doch die Straße ist ein hartes Feld, da herrschen strenge Regeln. Du kannst es dir nicht leisten, zu träumen und zu flegeln. Auch der Walkman auf den Lauschern ist strengstens untersagt. Und ohne Hemd zu radeln ist es gar nicht angesagt. Den Pott auf dem Kopf findest du sicher nicht sehr schick. Schalt den Hirnschmalz ein, ich glaub du hast einen Tick. Du baust einen groben Unfall und wenn er fällt, dann schreit er. Zieh den Helm auf, Mann, und sei der coole Reiter. Ich kenn die Straßenregeln, mir kann nicht viel passieren. Sondiere cool die Lage, dann brauch ich nicht riskieren. Ich bin der coole Reiter. Beweg mich, beweg was, bin trotzdem nicht naiv. Der coole Reiter. Ich fahre selbstbewusst und ich fahre aktiv. Der coole Reiter. Ich kenn die Straßenregeln, mir kann nicht viel passieren. Sondiere cool die Lage, dann brauch ich nicht riskieren. Ich bin der coole Reiter. Beweg mich, beweg was, bin trotzdem nicht naiv. Ich fahre selbstbewusst und ich fahre aktiv. Der coole Reiter. Ich kenn die Straßenregeln, mir kann nicht viel passieren. Sondiere cool die Lage, dann brauch ich nicht riskieren. Ich bin der coole Reiter. Beweg mich, beweg was, bin trotzdem nicht naiv. Der coole Reiter. Selbstbewusst.